Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. So, don't focus on how people see you. Also, fokussiere dich nicht auf das, wie Menschen dich sehen. Look, there's a second you. Schau, da gibt es ein zweites Du. The you that you yourself see. Das Du, wie du dich selber siehst. My friend. Mein Freund. If you give your attention to that you, you might also be in terrible bondage. Wenn du diesem Du Beachtung schenkst, dann wirst du auch schlimme Begrenzungen haben. There are some days you see yourself as lovable and there are other days you don't see yourself as lovable. Es gibt Tage, da siehst du dich als liebenswürdig, andere Tage siehst du dich nicht als liebenswürdig. There are things that have influenced you because of your past of upbringing. Da gibt es Dinge, die dich beeinflusst haben wegen unserer Vergangenheit und Erziehung. You can't live in the bondage of how you see yourself in the natural. Du kannst nicht in der Begrenzung leben, wie du dich im Natürlichen siehst. Listen, everybody who knows Debbie agrees with me that she's beautiful. Hör zu, jeder, der Debbie kennt, stimmt mit ihr überein, dass sie schön ist. She's gonna be 64 very soon. Sie wird bald 64 Jahre alt sein. And she's still very beautiful. Und sie ist immer noch sehr schön. You've no idea how beautiful she was when she was young. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schön sie war, als sie jung war. 35 years ago when I married her. Vor 35 Jahren, als ich sie heiratete. Every time she walked by a mirror, she said, "Oh, I'm so ugly." Jedes Mal, wenn sie an einem Spiegel vorbeiging, sagte sie, "Oh, ich bin so hässlich." Do you know, there came a moment I said, "I'm not accepting this anymore, sweetheart." Da kam der Moment und ich sagte, Schatz, ich akzeptiere das nicht mehr. Because every time you see a mirror, you are telling me that I'm a guy who married an ugly woman. Denn jedes Mal, wenn du einen Spiegel siehst, sagst du mir, dass ich ein Kerl bin, der eine hässliche Frau geheiratet hat. You see, she saw herself completely wrong. Siehst du, sie sah sich selber vollkommen falsch. Because of her past, because of her upbringing and different reasons. Aufgrund ihrer Vergangenheit, aufgrund ihrer Erziehung verschiedene Gründe. For me, it is a sad thing when Christians see themselves wrong. Für mich ist es eine traurige Sache, wenn Christen sich falsch sehen. And give this the attention. Und die Aufmerksamkeit darauf legen. Because just like I said in the beginning. Denn wie ich am Anfang gesagt habe, if you focus on who you see yourself and give it to your attention, it will become you. Wenn du dich darauf fokussierst, wie du dich siehst, und es zu deiner Aufmerksamkeit machst, dann wirst du so werden. And then we live in this vicious cycle. Und dann leben wir in diesem Teufelskreis. Now we have evidence that it is true what I believe about myself. Jetzt habe ich den Beweis, dass es stimmt, was ich über mich selber glaube. Because when we were children, we wrote so many messages on our hearts. Denn als wir Kinder waren, haben wir so viele Botschaften auf unsere Herzen geschrieben. Oh. Talking about the heart. Oh, wenn ich gerade über das Herz spreche. I will write a book about the heart. Ich werde über das Herz ein Buch schreiben. Nobody of my team believes it, but I'm going to write it. Niemand aus meinem Team glaubt es, ich werde es schreiben. This year. Dieses Jahr. Either about the heart or about praying in the new covenant, but I will write a book this year. Entweder über das Herz oder beten im neuen Bund, doch ich werde dieses Jahr ein Buch schreiben. I'm going to prove all of my team wrong. Ich werde beweisen, dass alle von meinem Team falsch liegen. Who knows, I might even write two books. Wer weiß, vielleicht schreibe ich sogar zwei Bücher. But anyhow, wie auch immer. We've written so many messages on our hearts when we were growing up. Wir haben so viele Botschaften auf unsere Herzen geschrieben, als wir aufwuchsen. Because of what people have spoken over us. Weil Menschen Dinge über uns gesprochen haben. Now we, for many reasons, accepted these lies and wrote them on our heart. Nun haben wir aus vielen Gründen diese Lügen angenommen und auf unsere Herzen geschrieben. So now we see ourselves in a way that's not even true. So sehen wir uns in einer Art und Weise, die nicht einmal stimmt. Oh, I cannot do this. Oh, das kann ich nicht tun. Oh, I will never be successful. Oh, ich werde nie erfolgreich sein. Oh, this will never change. I'm a failure. Oh, das wird nie ändern. Ich bin ein Versager. So what happens? Also, was passiert? We focus on this hard belief. They get all of our attention. And then that's what our heart will actually do. Wir fokussieren uns auf diesen Herzensglauben, der unsere ganze Aufmerksamkeit bekommt, und dann wird unser Herz das tatsächlich machen. Always remember. Erinnere dich immer. How other people see you is the wrong you to focus on. Wie andere dich sehen, ist das falsche Du, worauf du dich fokussieren sollst. How you see yourself is the wrong you to focus. Wie du dich selber siehst, ist das falsche Du, worauf du dich fokussieren sollst. Because the way you see yourself, if it's not in line with the Bible. Weil die Art und Weise, wie du dich siehst, wenn es nicht auf einer Linie mit der Bibel ist, understood through the finished work of the cross, aus dem Verständnis des vollbrachten Werks am Kreuz heraus, you actually see yourself in a completely wrong way. Siehst du dich tatsächlich völlig falsch. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. There are so many people with the potential of success and greatness. Da gibt es so viele Menschen mit dem Potenzial an Erfolg und Großartigkeit. They never experience it. Sie erleben es nie. Because they see themselves as failure. Denn sie sehen sich selber als Versager. As long as you see yourself, as long as you focus on how you see yourself. Solange du dich darauf fokussierst, wie du dich siehst, you're going to have trouble. Wirst du Schwierigkeiten haben. And you might miss the purpose of God in this earth. Und du könntest deinen Zweck verpassen, den Gott für dich auf dieser Erde hat. So don't do that, please. Also mache das bitte nicht. Tomorrow we're going to start to talk about the third you that we have to give our attention to. Morgen werden wir über das dritte Du sprechen, auf das wir unsere Aufmerksamkeit richten müssen. If we give this you the attention, you will have an amazing, victorious and great life. Wenn du diesem Du deine Aufmerksamkeit gibst, wirst du ein erfolgreiches und großartiges Leben haben. So stay with us. I'll see you tomorrow. Bleibe bei uns. Ich sehe dich morgen.